Erster Brüder und Schwestern, ihr braucht keine Briefe über Zeiten und Daten. Zweiter, ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt. Dritter, wenn die Leute sagen, alles ist gut und sicher, dann kommt plötzlich die Zerstörung. Es ist wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie können nicht entkommen. Vierter, aber ihr, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Dunkeln. Der Tag wird euch nicht überraschen wie ein Dieb. Fünfter, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zur Nacht oder zur Dunkelheit. Sechster, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns wach und klar sein. Siebter, die Leute, die schlafen, schlafen in der Nacht. Die Leute, die betrunken sind, sind in der Nacht betrunken. Achter, aber wir gehören zum Tag. Lasst uns klar sein. Wir sollen den Glauben und die Liebe wie eine Rüstung tragen. Und wir sollen die Hoffnung auf Rettung wie einen Helm tragen. Neunter, Gott hat uns nicht bestimmt, bestraft zu werden. Er will, dass wir durch Jesus Christus gerettet werden. Zehnter, Jesus ist für uns gestorben. So können wir mit ihm leben, egal ob wir wach sind oder schlafen. Elfter, darum ermutigt einander und helft einander. Das tut ihr ja schon. Zwölfter, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, achtet die Leute, die bei euch arbeiten. Sie leiten euch im Herrn und helfen euch. Dreizehnter, liebt sie sehr wegen ihrer Arbeit. Lebt in Frieden miteinander. Vierzehnter, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, warnt die, die nicht richtig leben. Tröstet die, die traurig sind. Helft den Schwachen. Habt Geduld mit allen. 15. Passt auf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Versucht immer, Gutes füreinander und für alle zu tun. 16. Freut euch immer. 17. Betet immer. 18. Dankt für alles. Das will Gott von euch in Jesus Christus. 19. Macht den Heiligen Geist nicht traurig. 20. Achtet auf die Botschaften von Propheten. 21. Prüft alles und behaltet das Gute. 22. Vermeidet alles Böse. 23. Gott, der Frieden gibt, soll euch ganz heilig machen. Er soll euren Geist, eure Seele und euren Körper gesund erhalten, bis Jesus Christus wiederkommt. 24. Gott ruft euch und er ist treu. Er wird das tun. 25. Brüder und Schwestern, betet für uns. 26. Grüßt alle Brüder und Schwestern mit einem Kuss. 27. Ich bitte euch im Namen des Herrn, lest diesen Brief allen Brüdern und Schwestern vor. 28. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.